tief drin. Genieß es, dich zu quälen bis aufs Blut und dein Schrein, weil ich dein übler Folterknecht bin. Hab keine Angst, bin brutal, schreck vor nichts zurück. Seh Gewalt dort, wo Frieden ist. Hab nur einen Feind im Visier, hasse Glück, bin das Böse, welches Gutes frisst. Ich bin das Böse, ich von dem Guten erlöse, bin so böse. In deinem Kopf das Getöse, bin ich böse. Ich bin das Böse. Ich bin das Böse.